Aufgabe 3.3b. Herr Salzmann und Herr Weber unterhalten sich über ihre Wohnsituation. Hören Sie sich das Gespräch an. Herr Weber, Sie sind doch aus Frankfurt. Was für eine Stadt ist Frankfurt? Frankfurt ist eine Großstadt. Sie ist das Finanzzentrum Deutschlands. Hier befindet sich die Börse. In Frankfurt gibt es auch viele Sehenswürdigkeiten, wie das Goethehaus, den Römer und so weiter. Frankfurt bietet aber auch kulturell sehr viel. Wir haben viele Museen und das Angebot für Unterhaltung und Freizeit ist groß. Auch der Flughafen hat internationale Bedeutung. Das klingt ja sehr schön. Wohnen Sie direkt in der Stadt? Ja, in der Nähe des Stadtzentrums. Wie ist es denn, dort zu wohnen? Sehr schön. Trotz der Zentrumslage ist es dort ziemlich ruhig. Allerdings kommen immer mehr Touristen und das Parken wird immer schwieriger. Ja, das Parken ist immer ein Problem in einer Stadt. Sogar hier in Thun. Wie gehen Sie denn zur Arbeit? Fahren Sie mit dem Auto? Nein, ich gehe zu Fuß. Dafür brauche ich nur eine Viertelstunde. Und wie wohnen Sie, wenn ich fragen darf? Ich habe eine Wohnung im dritten Stock eines Altbaus. Gehört die Wohnung Ihnen? Nein, es ist eine Mietwohnung. Ah ja, wie groß ist sie denn? Ungefähr 110 Quadratmeter. Ich habe 4 Zimmer und einen Balkon. Und wo wohnen Sie, Herr Salzmann? Ich wohne in Spiez. Das ist ungefähr 20 Minuten von Thun Richtung Interlaken. Und wie wohnt man dort? Es ist eigentlich eine schöne Wohngegend. Wir wohnen praktisch im Grünen und sind in 10 Minuten am Thuner See. In knapp einer Stunde sind wir in den Berner Alpen. Und wie gehen Sie zur Arbeit? Gibt es gute Verkehrsverbindungen? Ich fahre meistens mit dem Auto. Die Straßenverbindungen sind sehr gut. Ich nehme auch den Wagen, da ich oft Kunden besuchen muss und so mobiler bin. Und wie wohnen Sie? Ich habe ein Haus mit einem großen Garten und Blick auf den Thunersee. Wie schön für Sie. Einen Garten hätte ich auch gern. Aber in einer Großstadt ist das fast unmöglich. Gehört das Haus Ihnen? Ja, ich habe das Haus vor etwa 6 Jahren gebaut. Und wie groß ist es? 120 Quadratmeter. Es hat 5 Zimmer. Hat es auch einen Keller? Ja, eine Waschküche und einen Keller.